Stunde in der Liebe zugebracht. Blauen Augen, blonden Haaren habe nie zu lieb gebracht. Aber zu wir erfahren, was die Liebe in Sorgen nahm. Hat so lange Schein